Kidzone Grüße. Coole Grüße von coolen Hörern. Er sieht fest entschlossen aus. Yugi, zwing ihn in die Knie. Oh Mann, jetzt ist da schon wieder Werbung zwischen Yu-Gi-Oh! Das nervt mich echt total. Jetzt mach doch endlich mal die Glotze aus und hilf mir mal. Ich kann das doch alles nicht alleine machen. Das schaffe ich nie. Kannst du nicht mal coole Musik raussuchen? So. Hey Mann, spinnst du? Mach sofort den Fernseher wieder an. Keine Chance. Wenn du mit deinen Kumpels mitfeiern willst, dann sorgst du für die Musik. Oh Gott, bist du eine Zicke. Okay, ich helf dir. Bei der Vorbereitung für eine Party, zu der sowieso niemand kommt. Natürlich kommen zu meiner Party Leute. Schließlich heiße ich ja nicht Simon. Du kannst ja nebenbei mal die Grüße laufen lassen. Was? Meinst du etwa, dir gratuliert jemand? Blöd, Mann. Also, ich mach mal an. Hör mal, die ersten Grüße kommen aus Baden-Württemberg. Hallo, ich bin der Dennis Kröges. 70839, Gerlingen. Und ich wollte ganz arg meine Mutter, Schwester, Onkel und den Frank grüßen. Und natürlich auch Simon und Sally. Die Star-Moderatoren, die ich ganz arg mag. Tschüss. Wow, das ist ja echt ein schönes Kompliment, Dennis. Und wer grüßt aus Bayern? Hallo, hier ist der Valentin aus Landershofen. Das ist bei Ingolstadt. Und ich wollte den coolen Simon, den Star-Moderator, grüßen. Den finde ich echt super. Hallo, ich bin Tobias Bachringer. Bin 8 Jahre alt und wohne in 82291 Mammendorf. Ich möchte alle meine Freunde grüßen, den Florian Winkler, den Florian Eck, den Florian Siebenhüter, den Dominik Bernstein, die Nina Hafer, ja, und dann noch den Marco Scholl. Hallo, hier ist Melanie Kummer, 86643 Bettersheim. Ich möchte ganz lieb meine Familie grüßen, meine Verwandten und meine Schwester. Sie ist echt lieb zu mir. Dann möchte ich noch Simon und Sally grüßen, die besten Moderatoren, die es überhaupt gibt. Tschüss. Hey, heute werden wir beide ja mit Grüßen überschüttet. Das geht runter wie Öl. Wer ist denn da aus Berlin? Hallo, ich heiße David Konietzny, bin 12 Jahre alt, komme aus Berlin und ich grüße meine besten Freunde Martin und Patrick. Ihr seid die besten Freunde aller Zeiten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich besuchen könnt. Was? Nur ein Gruß aus Berlin? Dann aber gleich weiter nach Brandenburg. Hallo, hier ist Max aus Frankfurt-Oder. Ich bin 10 Jahre alt und ich möchte grüßen meine coolen Freunde Jakob, Tim, Paul D., Paul W., Paul R., Eisi und meine Freundin Caro. Okay, ciao. Siehst du, Sally, dir gratuliert niemand zum Geburtstag. Auch nicht aus Bremen, oder? Hallo, ich bin Kai Kremling, wohne 28237 Bremen und bin 12 Jahre alt. Und ich wollte meinen vollen coolen Freund Fabian Wolfram grüßen. Und natürlich das ganze Kidzone-Team und ganz besonders Simon. Wie sollen mir denn unsere Hörer gratulieren, wenn sie gar nicht wissen, dass ich Geburtstag habe, du Dödel? Hallo nach Niedersachsen. Hallo, ich heiße Vanessa Lenz, bin 12 Jahre alt, komme aus Elsdorf und möchte meine Freunde Vanessa Paschelke, Janet Nothelfer, Nadine Geffe, Sarah Klünter und Tobias Dominik grüßen. Tschüss. Tschüss, Vanessa. Hi, Simon. Hier ist Caroline Sieber aus Osnabrück in Niedersachsen. Ich möchte meinen ehemaligen Freund Yannick Strelo grüßen. Und ich finde es sehr schade, dass wir uns getrennt haben. Unsere Eltern haben sich gestritten. Und ich wünsche mir, dass er mich mal anruft. Hey, du solltest Caroline echt mal anrufen. Ich glaube, sie liebt dich noch immer. Und aus Nordrhein-Westfalen sind dieses Mal wieder die meisten Grüße dabei. Hallo, ich grüße alle Kidzone-Leser, besonders Christina Marie Quetner und Lisa Zientara. Hallo, ich heiße Philipp André Fischer. Ich bin 9 Jahre alt und komme aus Lünen. Und mein Gruß geht an meine besten Freunde Alexander Kors, Lukas Feller, Maximilian Meng und Ingo Gehrig. Die sind meine allerbesten Freunde und ich möchte meine Lehrerin und alle Lehrer aus der Schule grüßen. Danke. Tschüss. Hallo, hier ist Kevin Bremden. Ich bin 10 Jahre alt. Ich wohne in Bochum, Hofstede. Und ich möchte meinen allerbesten Freund grüßen, Kai Janczewski, weil ich mit ihm immer spielen kann und er total cool ist. Und ich immer gegen ihn gewinne bei Yu-Gi-Oh! Und Ich finde ihn einfach klasse, weil er mein bester Freund ist. Tschüss, Simon und Sally. Jo, hallo Leute. Mein Name ist Dennis Heide und ich komme aus Kreuztal-Krombach. Ne? Da, wo das Krombacher Bier herkommt. Igitt, ich hasse Bier. Und ich möchte einmal Simon und Sally grüßen. Naja, am meisten meine ich Simon, weil er super cool ist. Und dann wollte ich natürlich noch meinen Freund Christopher grüßen. Kittelbach, und dann noch Sebastian Neumann, Daniel Daub. Ja, das war's dann schon. Ciao. Und natürlich das gesamte Kids-Zone-Team, meine Klasse und meine Eltern. Jo, tschüss. Danke für deinen lieben Gruß, Dennis. Gleich weiter nach Rheinland-Pfalz. Hi, ich bin Svenja Stuber, komme aus Ulmet und bin 12 Jahre alt. Ich möchte ganz toll die 7B der Regionalschule Altenglan grüßen. Meine ganze Familie mit Nils und Marius und alle, die mich kennen. Und ich möchte allen einen schönen Gruß sagen, dass alles Balletti läuft. Und tschüss. Und auch hier wieder niemand, der dir zum Geburtstag gratuliert. Dafür grüßt uns Sabrina aus Schleswig-Holstein ganz lieb. Ja, hallo, hier ist Sabrina Gerdes. Ich wohne in Uelzen. Und ich wollte als allererstes meine allerbeste Freundin Johanna, dann noch meine Brieffreundin Bianca und meine zweitbeste Freundin Nicole grüßen. Und natürlich super coole Grüße an Simon und Sally. Ihr seid echt spitze. Ciao. Tschüss, Sabrina. So, und wenn ihr auch grüßen wollt, ruft uns jeden Freitag zwischen 13 und 17 Uhr an. Die Nummer 0911 28 72 280. Und wie immer, ganz wichtig, sprecht laut und deutlich.